Samstag, Montag, Dienstag, Donnerstag. Mist, wo ist die Zeitung von Mittwoch? Beim Altpapier ist die Zeitung nicht. Ghassan sucht in seinem Büro. Sie liegt nicht auf dem Schreibtisch, sie ist nicht im Papierkorb und die Zeitung ist auch nicht unter den Büchern. Er geht zurück in die Küche und trinkt Kaffee. Am Mittwochmorgen habe ich die Stellenanzeigen gelesen. Dann habe ich bei der Firma Gastro-Event angerufen. Am Nachmittag bin ich in die Stadt gefahren und habe mir ein Hemd gekauft. Am Abend habe ich im Hotel gearbeitet und kurz nach Mitternacht bin ich nach Hause gekommen. Ghassan überlegt. In der Nacht hat es geregnet, meine Schuhe waren ganz nass. Genau, und da ist die Zeitung. Er geht in den Flur und sucht seine Schuhe. Da ist die Zeitung. Ghassan zieht die Zeitung aus den Schuhen und liest die Anzeige. Wir suchen junge Talente. Schauspielerinnen und Schauspieler gesucht für unser neues Videoprojekt. Kommen Sie zu unserem Castingtermin. HD Studio, Ruppertstraße 34, Freitag 14 Uhr. Freitag 14 Uhr, das ist ja heute. Da gehe ich hin. Vielleicht bin ich ja ein junges Talent. Ghassan ist nervös.